Sie ergriff die Schüssel, um sie Raskolnikow zu bringen, wäre aber damit fast hingefallen. Raskolnikow hatte schon ein Handtuch gefunden, angefeuchtet und begann das mit Blut bedeckte Gesicht Marmeladows abzuwaschen. Katerina Iwanowna stand neben ihm, atmete schwer und hielt die Hände auf die Brust gepresst. Sie brauchte Selbsthilfe. Raskolnikow kamen allmählich Zweifel, ob es nicht vielleicht ein Fehler war, den Überfahrenen hierher schaffen zu lassen. Der Schutzmann stand noch unschlüssig da. »Polja«, rief Katerina Iwanowna, »lauf zu Sonja, schnell. Wenn du sie nicht zu Hause antriffst, sag dort jedenfalls, dass Vater überfahren sei und dass sie sofort herkommen soll, wenn sie nach Hause kommt. Schnell, Polja, da hast du ein Tuch, leg es um.« »Lauf, lauf so schnell du kannst«, rief plötzlich der Kleine, eifrig von seinem Stuhl aus, dann fiel er wieder in sein früheres Schweigen zurück und saß auf dem Stuhl kerzengerade, mit großen Augen und vorgestreckten Beinchen. Indessen füllte sich das Zimmer so mit Menschen an, dass man sich kaum noch rühren konnte. Die Polizeibeamten waren alle bis auf einen fortgegangen, dieser blieb noch eine Weile da und bemühte sich, die Zuschauer, die von der Treppe hereingedrungen waren, wieder hinauszudrängen. Aus den anderen Zimmern waren auch fast alle Mieter der Frau Lippewechsel erschienen. Zuerst drängten sie sich nur an der Tür, dann aber überfluteten sie das ganze Zimmer. Katerina Iwanowna geriet in Zorn. »Lasst ihn doch wenigstens ruhig sterben«, schrie sie die Menge an. »Meint ihr, hier wird eine Vorstellung gegeben? Mit Zigaretten im Munde kommen sie her. Setzt doch noch die Hüte auf den Kopf. Da ist ja auch tatsächlich einer mit Hut. Hinaus mit euch. Habt doch wenigstens vor einem Sterbenden Achtung.« Der Husten erstickte sie fast, aber ihr Appell half. Man hatte offenbar vor Katerina Iwanowna Respekt. Die Mieter zogen sich einer nach dem anderen zur Tür zurück, mit dem eigentümlichen Gefühl der Befriedigung, das sich stets sogar bei den vertrautesten Menschen bemerkbar macht, wenn einen ihrer Nächsten ein Unglück trifft. Von diesem Gefühl ist kein Mensch frei, kein einziger, ohne jede Ausnahme, mag er auch noch so aufrichtiges Mitleid und aufrichtige Teilnahme empfinden. Hinter der Tür wurden Stimmen laut, die vom Krankenhaus sprachen und meinten, es gehöre sich nicht, hier unnütze Aufregung hervorzurufen.